Schläfst du schon? Nee, irgendwie schlafe ich noch nicht. Also, mir geht da was im Kopf rum. Und zwar, ich habe heute Wäsche gemacht. Mache ich nicht so oft, ich weiß, aber heute habe ich mal wieder Wäsche gemacht. Und irgendwie ist mir da was aufgefallen, was, glaube ich, schon immer da war. Und ich weiß nicht warum. Nämlich, die Waschmaschine ist ja eigentlich immer schon 10 Minuten fertig, bevor sie die Tür aufmacht. Und dann steht man da und wartet und guckt, ob noch irgendwas da drin passiert. Aber nichts passiert. Und trotzdem piept sie erst nach 10 Minuten. Was ist denn da bloß los? Also jetzt, wo du es sagst, meine macht das auch. Also bei manchen Macken denkt man ja, okay, das ist modellspezifisch oder vielleicht dieses eine Exemplar, dass das diese Macke hat. Ja, nee. Das ist sogar, also ich hatte schon so eine Toploader-Waschmaschine, wo man nicht mal reingucken konnte. Und jetzt habe ich so eine, wo man reingucken kann. Und es war bei beiden genau das Gleiche. Man denkt, die ist schon fertig und dann macht sie nichts. Die macht doch irgendwas mit meiner Wäsche da in der Zeit. Ja, also weil Wasser abpumpen kann es nicht sein. Das macht sie vorher schon. Ja, das macht ja auch Geräusche. Na eben. Das ist einfach nur Stille und dann geht die... Also, naja, ich meine, es gibt ja, also viele berichten ja immer davon, dass sie 2 Socken eines Paars in die Waschmaschine tun und nur eine Socke wieder rauskommt. Oh ja, das ist bei mir auch schon öfter passiert. Ja, und also ich kann mir ja nicht vor, also ich glaube ja, dass da jemand die klaut, diese Socken, aber das macht er nicht, während da Hochwasser drin ist quasi in der Waschmaschine und auch nicht während des Schleudergangs. Weil das wäre ja sehr, sehr ungemütlich so, ne? Ja, ja, unbedingt. Da würde man ja vielleicht noch spucken müssen, ja, mitten in die frisch gewaschene Wäsche. Nein, nein, nein. Nee, eben. Dann würde ja wieder auffallen, dass da jemand drin war. Also ich glaube ja, dass die Sockenindustrie tatsächlich dahinter steckt. Ne? Also weil, also zum einen produzieren sie mittlerweile, habe ich den Eindruck, Socken, die nach dem ersten Tragen Löcher haben. Und zum anderen ist ja doof, wenn Socken zu lange halten und zu lange vollständig sind, dann muss man ja nicht so oft neue kaufen. Und du meinst, deshalb verschwinden die in der Waschmaschine? Also die Sockenindustrie würde ja nichts dran verdienen, wenn die Socken immer da blieben und immer vollständig wären und nie kaputt gingen. So. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass sie sagen, okay, irgendwie müssen wir den Leuten so eine Socke klauen. Das können sie aber nicht auf der Straße machen. Ne? Also wenn ich da so einen Ninja-Trupp überwältigt und den Schuh und eine Socke vom Fuß reißt, das ist ja, wäre ganz schön, würde ja sehr auffallen. Ja, ja. Ja. Na, also das geht ja nicht. Und deswegen haben die überlegt, okay, wo fällt es nicht auf? So, wenn sie gewaschen werden. Mhm. Na? So. Und wahrscheinlich haben sie dann so einen Trupp, ich weiß nicht, also so mini-arbeitende Menschen, also noch kleiner als die Oompa Loompas aus der Schokoladenfabrik, die tatsächlich durch die Zu- und Ableitungsrohre passen in so einer Waschmaschine, durch diese ganzen kleinen Sachen. Und die werden dann angeheuert, um Socken zu klauen. So. Und jetzt sind die aber, damit die da durchpassen, so klein, dass sie die ganze Socke gar nicht raustragen könnten. Deshalb müssen mehrere kommen. Es müssen mehrere kommen oder einer, da muss man nicht so viele bezahlen, ist klar. Die kriegen so eine kleine Schere mit und zerschnipseln eine Socke in ganz kleine Fetzchen, die dann auch so klein sind, dass die quasi im Flusensieb landen. Flusensieb, das ist doch dieses Ding, was jede Waschmaschine hat, aber von der 90% der Leute nicht wissen, dass ihre Waschmaschine das hat und dass man es ab und zu sauber machen muss. Ganz genau. Und wenn man die sauber machen würde regelmäßig, also diese etwas größeren Stofffetzchen raussuchen, mal genau untersuchen würde, würde man feststellen, das sind Reste von Socken, wo man nur noch einen hat. Das ist ja so eine abgefahrene Idee. Und genau, also wenn das jetzt dieser eine macht, ja, dann finde ich das mit den 10 Minuten auch gar nicht so eine unrealistische Zeit, weil bis der die Socke so klein zerschnitten, also ich meine, erstmal muss er warten, bis alles Wasser abgepumpt ist, damit er durch das Rohr laufen kann. So, dann kommt er da rein, dann muss er diese Socke finden, möglichst eine, von der auch wirklich 2 in der Waschmaschine sind und nicht welche, von denen es sowieso schon nur noch eine gibt. Die muss er finden, dann muss er die zerschnipseln, dann muss er dafür sorgen, dass die Schnipsel am Ende im Flusensieb landen. Ja, also da braucht man schon 10 Minuten für. Ja, weil der muss ja diese Schnipsel durch diese kleinen Löcher in der Trommel durchstopfen, ja, ne? Dass sie ja nicht zwischen der Wäsche hängt, so. Mhm. Also die schnell arbeitenden von denen, die das machen, von diesen Sockenschnipslern, mhm, die sind da nicht ganz so gründlich, deswegen hat man oftmals so Fusseln an den Klamotten dran, ne? Mhm, obwohl man genau weiß, es können keine Taschentücher gewesen sein, weil ich habe alle Taschen leer gemacht. Mhm. Man hat trotzdem diese Fusseln dran. Das sind die Sockenschnipsler und Schnipslerinnen, die nicht so gründlich arbeiten. Mhm. So, ne? Also die nicht alles so durchstopfen durch diese kleinen Trommellöcher, damit es im Flusen sie bleibt. Ja, und ich meine, und wir wissen ja auch, dass so kleine Menschen, die haben ja oft ganz, ganz lange Haare. Also das wissen wir ja aus vielen Filmen, die es über Zwerge so gibt, diese ganzen Dokumentationen und so weiter. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum in den Flusen sieben auch so viele Haare drin landen, weil so viele Haare kann ich gar nicht als einzelner Mensch irgendwie verlieren. Wahrscheinlich sind das dann auch die Haare von diesen kleinen Menschen, die in der Waschmaschine waren, um die Socken zu zerschnipseln. Ganz genau, ganz genau. Also wenn man da einen DNA-Test drüber laufen ließe, ne, würde man feststellen, okay, das sind gar nicht Haare von Leuten, die in diesem Haushalt leben, sondern Fremde. So. Das macht natürlich niemand, weil es kommt ja keiner auf die Idee, dass das passiert. Ja, aber wirklich. Ich meine, wir haben uns ja alle schon mal gewundert, was in diesen 10 Minuten passiert. Aber so ein perfider Plan, der dahinter steckt, so kapitalistische Systeme, die diese Sockenindustrie da anwendet, das ist schon ein ganz schöner Skandal, muss ich sagen. Das sage ich dir. Und dann ist natürlich noch so, dann kommt ja noch zu den 10 Minuten hinzu, nicht nur das Zerschnipseln und das Spuren beseitigen quasi, sondern auch noch das Protokollieren. Also die müssen ja für jeden Haushalt protokollieren, okay, von diesem Paar Socken habe ich schon einen zerschnipselt, den zweiten zerschnipseln bringt nichts, weil fällt gar nicht auf. Mhm. Ja, so, also wenn dann irgendwie mal eine Urlaubsvertretung kommt bei den Schnipselnden. So, und dann wird das einmal protokolliert und dann natürlich auch gucken die, okay, wie viele Socken oder welche Socken sind wie häufig da gewesen, wenn ich in dieser Waschmaschine unterwegs war. Damit sie dann an die Sockenindustrie weiterleiten können, okay, welche Socken sind denn Lieblingssocken, werden oft getragen und dementsprechend oft gewaschen. Damit die Sockenindustrie quasi so ein Feedback hat, was die Kundschaft eigentlich möchte. Marktforschung. Marktforschung, genau. Die betreiben in der Waschmaschine Marktforschung. Ja. Gleich noch. Es ist also da sind jetzt 10 Minuten, finde ich, also echt ein hohes also geringe Zeit für ein hohes Arbeitspensum. Zumal ich mich frage, also in meiner Waschmaschine landen so 50% Socken von der Sockenindustrie und 50% Socken, die hat meine Mutter selber gestrickt. Deshalb frage ich mich jetzt gerade, ob da die Sockenwollindustrie vielleicht kooperiert. Und wenn das so ist, dann ist das natürlich ein noch viel größerer bürokratischer Aufwand für diese kleinen Menschen, weil die auch noch ihre Marktforschungsergebnisse aufteilen müssen auf zwei Auftraggeber sozusagen. Genau. Und natürlich auch erstmal prüfen müssen, weil Socken haben ja kein Wäscheschild. Also per se, egal ob jetzt industriell gefertigt oder von Mutti gestrickt oder von Vati gestrickt oder sonst jemandem aus der Verwandtschaft, da ist ja nie ein Wäscheschild dran. Das heißt, du siehst nie, ist das jetzt von einer Firma gemacht, außer es sind solche Sportsocken, wo irgendwelche Embleme eingewebt sind, oder ist das eine selbstgestrickte oder gehäkelte Socke? Ja. Na, und dann müssen die erstmal prüfen, okay, ist das eine aus der Industrie? Die haben dann ihre Kataloge mit, mittlerweile elektronisch. Gott sei Dank kriegt man ja mittlerweile so kleine wasserdichte Devices, wo man den Online-Katalog aller Sockenherstellenden abrufen kann. Und dann gehen die aber durch. Ist diese Socke jetzt eine maschinell industriell gefertigte oder ist sie im Katalog nicht verzeichnet und dementsprechend vermutlich selbst gemacht? So. Ich habe fast das Gefühl, dass das viel zu viel Zeit gebrauchen würde als nur 10 Minuten. Deshalb frage ich mich jetzt, ob vielleicht stattdessen die Sockenindustrie in unsere Socken schon irgendwelche geheimen Sender oder so einbaut, die dann ausgelesen werden können von diesen kleinen Sockenmenschen, wenn sie in der Waschmaschine drin sind. Das kann ja sowas wie RFID-Chips, ne? Ja, nur irgendwie so sowas. So klein, dass es in der Socke nicht auffällt. Ja, also irgendein, vielleicht in Form von einem Faden, der eingewebt wird oder irgendwie sowas, was dann nur mit dem Gegenstückgerät ausgelesen werden kann. Ja. So ein bisschen wie diese Sicherungsmetallstreifen in den Geldscheinen, ne? Ja. So ein spezieller Faden, der da im Gewebe drin ist und dann, das ist wahrscheinlich, da hast du recht, das wird wahrscheinlich mit der neuen Technik, werden die das da revolutioniert haben. Ja. Jetzt müsste man mal natürlich die ältere Generation fragen, ob denn diese Zeiträume, die Tür noch geschlossen ist, seit dem letzten Schleudergang länger oder kürzer geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Das stimmt. Das sollten wir morgen unbedingt tun, mal bei den Großeltern, den Nachbarn und so weiter nachfragen. Genau. Ich habe eh lange nicht mit meiner Oma telefoniert, das könnte ich morgen eigentlich mal wieder machen. Ja, dann nehmen wir uns das doch für morgen vor. Das finde ich gut. Alles klar. Gut, ich glaube, dann kann ich jetzt ein bisschen besser schlafen, jetzt wo wir da uns vorstellen können, was da passiert hinter der Waschmaschinentür. Ja, ich lege mich auch gleich hin, ich ziehe nur vorher noch meine Schlafsocken an. Mach das, ich schlafe heute ohne Socken, das ist mir irgendwie gerade lieber. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Schläfst du schon?